Dennis und Allen und Cass und Mac Miller vereint. Fahren zum Splashen im rosanen Benz. Mama, gib mal Schein, ich muss los mit der Gang. Roll mit der Gang, flow mit der Gang, Gang. Ohne Cash, real ist so Gang im Benz. Hab zum Splash, rest in peace Gehirn. Mach es gut bis Montag. 4 Tage Ohnmacht, nein, 4 Tage Koma. Oh ja, doch wir haben wieder Pech gehabt. Wetter sagt, Zelt ist nass. Komm, wir machen Essen, Schlacht, Betten, da ist keiner der Besoffenen, die Toten. Was ausrichten kann gegen meinen Topf Ravioli. Was? Meint sie das ernst? Ja, na klar, auf dem Splash, so egal, darauf speichen, ja. Ah, du bist neidisch, weil du nämlich nicht dazugehörst. Splash, naja, Izzo und die Mädchen.